Er sagte, du hast eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet, dass du von Anfang an sehr labil warst. Schon eine ganze Weile. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, das Karussell hält niemals. Niemals. Das bedeutet, dass du von Anfang an sehr labil warst. Schon eine ganze Weile.